Jedermannen bunter Kameraden. Sein Ziel ist Ehre und sein Ruhm die Tat. Früh wird er schon mit schwerer Pflicht beladen. Die fordert er als eines Volkes Soldat. Die fordert er als eines Volkes Soldat. Ihm ward gesetzt, ins Große vorzudringen. Er ist gefordert, kühn ans Werk zu gehen. Er will den Sturm, wenn seine Hämmer singen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen. Mann um Mann steht da in Zucht und Ehre, und um ihn blüht das wachsende Geschlecht. Ein männlich Volk im Kampf um seine Ehre, ein männlich Volk im Kampf um sein Recht. Ein männlich Volk im Kampf um sein Recht. Ihm ward gesetzt, ins Große vorzudringen. Er ist gefordert, kühn ans Werk zu gehen. Er will den Sturm, wenn seine Hämmer singen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Im starken Volke dienen still die Frauen. Sie sind die Heimat und sie sind das Haus. Wenn Männer wagen, schenken sie Vertrauen. Was Männer schaffen, schmücken sie erst aus. Was Männer schaffen, schmücken sie erst aus. Ihm ward gesetzt, ins Große vorzudringen. Ist gefordert, kühn ans Werk zu gehen. Er will den Sturm, wenn seine Hämmer singen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Sie sind die frohen Mütter stolzer Söhne. Wollen sie als ihren hellsten Ruhm. Sie tragen in die Jahre alles Schöne. Sie wirken für ein hohes Menschentum. Sie wirken für ein hohes Menschentum. Ihm ward gesetzt, ins Große vorzudringen. Er ist gefordert, kühn ans Werk zu gehen. Er will den Sturm, wenn seine Hämmer singen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Von solchem Volke wird für Kraft genommen. Was leuchten soll, muss stark durch Leiden gehen. Und wenn das Schwere düster ist gekommen, groß muss die Frau dem Mann zur Seite stehen. Groß muss die Frau dem Mann zur Seite stehen. Ward gesetzt, ins Große vorzudringen. Er ist gefordert, kühn ans Werk zu gehen. Er will den Sturm, wenn seine Hämmer singen. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen. Er will den Sieg, wenn seine. Er will den Sieg, wenn seine. Er will den Sieg, wenn seine Fahnen wehen.